Dritter Bezirk, Obere Weißgerberstraße 24. Wohnort für 29 jüdische Bewohnerinnen und Bewohner. Mali Bieberstein, geboren am 21.04.1893, Kauffrau, Flucht nach Frankreich. Otto Bieberstein, geboren am 11.05.1921, Schüler, Flucht nach Frankreich, vom Vichy-Regime an das Deutsche Reich ausgeliefert. Am 31.08.1942 im KZ Auschwitz ermordet. Walter Bieberstein, Getreidehändler, Flucht nach Frankreich. Nuchim Seligfenster, Kaufmann, er flüchtete, sein Schicksal ist uns nicht bekannt. Richard Fenster, Angestellter, Flucht, sein Schicksal ist unbekannt. Aranka Fenster, geboren am 15.05.1884, Kauffrau, sie wurde nach 1. Bezirk Fleischmarkt 22-69 zwangsübersiedelt, deportiert am 23.10.1941, in Lodz zu Tode gebracht. Berek Fenster, geboren am 11.09.1940, mit ihrer Familie zwangsübersiedelt nach Wien 2, Ruebgasse 2-9. Am 9.10.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, am 18.05.1944 im KZ Auschwitz ermordet. Gertrude Fenster, geboren am 5.05.1911, Haushalt, nach Wien 2, Ruebgasse 2-9 zwangsübersiedelt, am 9.10.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, am 18.05.1944 im KZ Auschwitz ermordet. Sarah Fenster, geboren 27.02.1892, Spirituosenhändlerin, nach Wien 2, Malzgasse 16, zwangsübersiedelt, am 5.06.1942 in Ispisa zu Tode gebracht. Wilhelm Willi Fenster, geboren 22.07.1933, mit seiner Familie nach Wien 2, Ruebgasse 2-9, zwangsübersiedelt. Am 9.10.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, am 18.05.1944 im KZ Auschwitz ermordet. Katharina Goldmann, geboren am 26.08.1867, Hausfrau, sie wurde am 13.08.1942 ins KZ Theresienstadt deportiert, sie hat überlebt. Max Goldmann, Beamter, gestorben am 23.04.1940. Frieda Haas, Kauffrau, gestorben am 20.08.1938. Fanny Haas, geboren am 6.11.1861, Pensionistin, wurde nach Wien 3, untere Viaduktgasse 10, zwangsübersiedelt, am 28.11.1941 deportiert nach Minsk, nicht überlebt. Dora Janina Horowitz, geboren am 25.10.1882, Kauffrau, sie wurde nach Wien 2, Haasgasse 10, zwangsübersiedelt, gestorben am 31.10.1941, Selbsttötung. Dr. Abel Kaminka, Rabbiner, er konnte flüchten, sein Schicksal ist unbekannt. Ingenieur Friedrich Kaminka, Techniker, Flucht, sein Schicksal ist uns nicht bekannt. Ingenieur Georg Kaminka, Techniker, er konnte flüchten, sein Schicksal ist unbekannt. Simche Kurzmann, geboren am 8.5.1888, Kaufmann, er wurde 1939 nach Buchenwald deportiert, dort am 4.7.1940 zu Tode gebracht. Rachel Kurzmann, geboren am 26.07.1887, Haushalt nach Wien 2, Große Sperlgasse 37a-24, zwangsübersiedelt, deportiert am 5.06.1942 nach Ispisa, nicht überlebt. Jacques Matzner, geboren am 22.07.1891, Zahntechniker, wurde nach Wien 9, Grünen Torgasse 10, zwangsübersiedelt, deportiert am 23.10.1941 nach Lodz, nicht überlebt. Clara Matzner, geboren am 26.03.1896, Hausfrau, wurde nach Wien 9, Grünen Torgasse 10, zwangsübersiedelt, am 23.10.1941 in Lodz gestorben. Lilli Matzner, geboren am 26.11.1927, Schülerin, wurde nach Wien 9, Grünen Torgasse 10, zwangsübersiedelt, ebenfalls am 23.10.1941 in Lodz gestorben. Emma Erna Bohorille, geboren am 29.12.1905, Hausfrau, Flucht, ihr Schicksal ist unbekannt. Felicia Bohorille, geboren am 19.02.1938, konnte mit den Eltern flüchten, ihr Schicksal ist uns nicht bekannt. Dr. Isidor Bohorille, geboren 01.12.1903, Lehrer, Flucht, sein Schicksal ist uns nicht bekannt. Erna Popper, geboren am 11.03.1943, wurde mit dem Vater nach Wien 2, Tempelgasse 3, zwangsübersiedelt, am 01.04.1943 ins KZ Theresienstadt deportiert, dort am 13.04.1943 zu Tode gebracht. Karl Popper, Kaufmann, wurde nach Wien 2, Tempelgasse 3, zwangsübersiedelt, am 01.04.1943 ins KZ Theresienstadt deportiert, nicht überlebt. Kurt Waster, Beamter, Flucht, sein Schicksal ist uns nicht bekannt.